verlangt. Zerschlage deine Ketten, du lässt dich nicht richten. Denn du bist stolz, ein Deutscher zu sein. Der Kampf fürs Überleben, so weit sind wir schon. Gebrochene Menschen, gebrochener Stolz. Wohin du auch gehst. Niemals.